Hallo, ich bin George Nussbaumer und ich vertrete Österreich beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Oslo mit dem Titel Weil's der Gurkort, das heißt, weil es dir gut geht. Eure Tagesordnung. Na endlich. Der Tag neigt sich dem Ende entgegen, würde ich mal sagen. Das ist heute die 48. Tagesordnung. 48 Jahre eure Tagesordnung. Das stimmt doch gar nicht. 48 Folgen. 48 halbe Stunden. Ich bin etwas müde. Aller guten Tagesordnungen sind 48. Deswegen heute ein Tag Ordnung, das Motto der Tagesordnung. Denn jede Tagesordnung dauert ja exakt 30 Minuten, glauben wir. Das Äpplerhaus ist der andere Ansicht, aber das lügen wir uns jetzt eigentlich eher zurecht. Ja. Wir haben ja regelmäßig überzogen. Natürlich. Ja. Aber nur für euch, in eurem Dienste, im Schweiß unseres Angesichts. Man riecht's, auch über das Olfaktophon. Ich riech nichts mehr, ich bin müde. Aber grob stimmt's. Wir haben 48 halbe Stunden Sendung. Lang hier gestunken, ja. Gemacht. Ein Tag Ordnung, sagen wir es nochmal. Niemals Dudelfunk, denn das ist hier nicht gern gesehen auf der Wüstenwelle. Immer am Puls der Wüstenwelle-Hörer entlang geschlampt. Und der Wüstenwelle-Hörerin. Unsere Hörerinnen hören heute die erste in einer ganzen Reihe von großartigen Jubiläumssendungen. Unsere Hörer hören ein bisschen weg, die müssen ja nebenbei noch spülen. Jedenfalls sind wir alle ein bisschen müde, glaube ich, oder? Ich habe langsam genug. Ja. Ein Tag dieser Scheiß hier, das reicht allmählich. Das schlaucht ganz schön. Vielleicht. Also die Hörer machen sich das wahrscheinlich auch gar nicht klar. Wir sitzen hier seit einem Tag im Studio und nehmen diesen Mist auf. Eine Sendung nach der anderen. Wir haben hier nichts zu essen. Der In der Wüstenwelle gibt es ja nie was zu essen. Fast auf ein Jahr gestreckt. Vor 6 Stunden haben wir den Pizzadienst verständigt und er ist immer noch nicht vorbeigekommen. Nichts ist passiert. Qualität wird groß geschrieben, haben sie versprochen. Und haben sie auch eingehalten. Ja, allerdings. Es steht jetzt riesengroß hier vor unser aller Augen und es hat die Form einer Pizza angenommen, die wir nicht essen können. Wir sind reif für eine Insel, eine Klinik. Eine vielleicht. Tagesklinik vielleicht. Vielleicht gucken wir mal, was sich da jetzt machen lässt. Ob wir unsere Hörerinnen mit dieser Sendung vielleicht mal allein lassen. Ich glaube, wir hatten schon eine Tagesklinik in der Ordnung. Ja, dann schlagen wir doch einfach mal in den Aktien nach. Im Archiv. Servus miteinander, mein Name ist George Nussbaumer und es freut mich ganz besonders, dass ich dieses Jahr für Österreich zum Song Contest nach Oslo fahre mit dem Lied Weil's der Gurkort. Ein Tag Ordnung. Heute Professor Schnarrenbergs schwerste Operation. Ein nervenzerfetzender Redaktionszirkel irgendwo in den Schründen des Langnese-Eises Dolomiti. Über den aufsteigenden Wasserdampfschwaden erkennt man unschwer die Konturen eines Krankenhauses. Vor dem Eingang steht der Pförtner und harkt ein kleines Gemüsebeet. Da nähert sich mit einem riesenhaften Schnauzer Professor Schnarrenberg und schwenkt ein. Die Handlung beginnt. Halt, halt! Hark, hark. Also jetzt bin ich hier schon seit geraumer Zeit dabei, das Gemüse unterzuhaken und es kommt einfach keiner und beschwert sich. Guten Abend, guter Mann. Guten Abend, Herr Professor. Ja, wieder am Haken, was? Natürlich. Und Sie mal wieder zum Operieren vorbeigekommen, nehme ich an, was, Herr Professor? Ja, selbstverständlich immer am Operieren angewiesen, wenn es extra mal Operation ist. Ja, Herr Professor, ja. Ja, wenn Sie vielleicht... Ja, ich habe gerade Skalpell mit gefragt, können Sie mal sehen, dann kann Sie ich mein, hier ich smilen, verstehe ne? Also eigentlich Kreuz gar nicht so richtig einschmalen. Gut. Sie sprechen schon, wie Sie schreiben, Herr Professor. Ja, das ist auch für die Krankenkassenanmeldung dann besser. Warten Sie mal, ich kann dem vielleicht Abhilfe verschaffen, indem ich ihm... Meinen Sie mal den Mund jetzt auf? Ja. Achso, geht gar nicht. Ich nehme Ihnen vielleicht erstmal den Mundschutz ab vom OP. Und dann haben wir hier, ja, da sehen wir es ja, einen riesen Klumpen Erde noch im Mund. Spucken Sie mal aus, jetzt... Ja, viel besser, viel besser. Jetzt. Oh, da danke ich Ihnen schön, guter Mann. Ach, das ist doch klar. Sehr nett, ja. Mhm. Ja, was ist das? Es hört sich nach Mist. Fliegen an. Haben Sie die hier rausgehakt aus der Erde? Nee, ich weiß nicht, vielleicht ist die... Warten Sie, aus Ihrem Mund mit dem Erdball. Meine Herren, ich möchte Herrn Scharping besuchen. Wie sehen Sie denn aus? Auf welchem Zimmer liegt er denn? Jetzt wird's dienstlich. Hark. Scharping war der Name. Ja, Rudolf Scharping, der ist vom Fahrrad gefallen. Ach, ein Unfall. Ja, das ist wahrscheinlich Zimmer 35. Das dürfte das Zimmer sein, in dem auch Herr Rexroth liegt. Wie, der Wirtschaftsminister? Der Wirtschaftsminister, ja, richtig. Der hat Malaria. Da würde ich auch raten, dass Sie diese Fliegen, die Sie da umschwirren, nicht mitnehmen. Ja, genau, die Fliegen können ja auch Malaria übertragen, nicht wahr? Ich habe mal bei Jugendforscht mitgemacht und da habe ich eine Arbeit gemacht über die Blindbremse, weil die Blindbremse überträgt nämlich den Wanderfaden. Wussten Sie das, Herr Professor? Bitte, nein, das habe ich nicht gewusst. Ja, haben Sie das gelernt. Dritten Partner? Ja, wissen Sie, ich habe nämlich den Herrn Scharping nämlich beinahe über den Haufen gefahren mit meinem Auto. Da konnte er nur noch knapp ausweichen und ist dann in den Graben gefallen. In den Graben gefallen, ja. Wie kam denn das? Ja, das kam nämlich so, dass ich nämlich an meinem Frau Auto... Leuthäuser, kommen Sie mal. An meinem Auto nämlich die Bremsen ausmontiert hatte. Ja, Herr Professor. Und, wir wollten ein Skat spielen, Fräulein Leuthäuser. Ach, dann mache ich doch gerne mit. Sehr schön, haben Sie die Karten? Ich hatte an meinem Auto die Bremsen abmontiert, weil ich nämlich gehört habe, dass jetzt Rinderteig, Rindersamen und Rinderbremsen wieder importiert werden dürfen. Und Rinderbremsen können ja auch Krankheiten übertragen, zum Beispiel BSE, nicht wahr? Und mein Rover ist in Großbritannien hergestellt und da dachte ich, sicher ist sicher, nicht? Schützengruber, mein Name. Presswurst Schützengruber. Wer gibt denn? Großbritannien hergestellt, also. Ja, genau. Ja, Schwestern Leuthäuser. Geh dann jetzt mal auf Zimmer 35, sagen Sie nicht. Die Schwestern Kluft. 35. Steht Ihnen auch wirklich sehr gut. Ist die Frau dort nicht Frau Nüsslein Finzkei? Das weiß ich nicht. Ich gehöre ja einer ganz anderen sozialen Schicht an. Ich finde es erstaunlich, dass wir noch miteinander reden können, meine Dame, mein Herr. Warum denn? Weil wir so verschiedenen sozialen Schichten angehören. Sie sagten es ja bereits. Ja, Herr Professor, da sagen Sie jetzt was. Also ich werde jetzt mal austeilen. Ja, bitte. Das wäre mir auch sehr recht. Vielleicht können wir auf diesem Ojeti dort spielen. Ja, vielleicht eine Unterlage. Entschuldigung, meine Herren. Was denn? Wo ist denn der Herr Scharping? Bitte schön. Herr Professor, sagen Sie es ihm? Schon wieder einer. Scharping ist Zimmer 35. Ich hake noch ein bisschen. Alle wollen Sie zum Herrn Scharping. Ja, da kommen der Herr Finzkei und Paradoxke müssen auch noch gleich ankommen. Ich weiß gar nicht, wo sie abgeblieben sind. Aber wir suchen den Herrn Scharping, weil wir dachten, der stiftet uns vielleicht ein Studio. Der ist Politiker. Ich kann mich da mit Frau Leuthäuser unterhalten. Ja, dann gehen Sie doch, bitte. Da, Zimmer 35, ich sagte schon. Im Zimmer 35 liegt der Herr Scharping, habe ich das jetzt richtig verstanden? Den Fliegen nach, ja. Sie wollen auch zu Herrn Scharping. Ja, selbstverständlich. Ja, wir wollen alle drei zu Herrn Scharping. Wir wollen gemeinsam zum Herrn Scharping. Was ist denn das schon wieder? Ja, kommen Sie dann, Paradoxke, dass wir da auch hin können. Ja, ich würde gern mitkommen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Aha, ja, das bin ich jetzt schon gewohnt von Ihnen. Gehen wir mal rein. Ein Auto am Wiesenrand, das changiert so in der Farbe. Also vielleicht sollten Sie diesen Weg dort wählen, dann kommen Sie zu dem Zimmer, wo der Herr Scharping und der Herr Rexroth dienen. Gehen Sie doch einfach den Fliegen nach, bitte. Ja, so, haben Sie jetzt gegeben? Haben Sie das Auto gesehen, Herr Professor? Ja, ich habe ausgeteilt. Es war erstaunlich. Es hat im Schaubenflimmen geflickt. Ja, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet hat, hat es ganz unterschiedlichen Farben changiert. Erstaunlich. Changiert, ja. Aber Sie sind die Karten hier für mich? Sie kommen jetzt raus. Entschuldigung, meine. Sie kommen raus, Herr Professor. Ich suche den Herrn Scharping. Hosen runter. Liegt er vielleicht hier? Schon wieder einer. Ach, verdammt. Ja, ich muss noch meinen Parteifreund besuchen, wenn der vom Fahrrad gefallen ist und ein paar Blumen vorbeibringen. Der Herr Scharping scheint ein sehr beliebter Patient zu sein. Herr Scharping ist Zimmer 35. Und wenn Sie vielleicht den drei Herrschaften, die da gerade reingehen, nachlaufen würden. Ja, gut, dann gehe ich da mal. Ja, bitte, wir wollen hier spielen. Dankeschön. Seine Ruhe hier in Ihrer Klinik, Herr Professor. Meine Güte, also gut. Wer kommt raus? Kommen Sie jetzt raus, können Sie vielleicht ausspielen? Dann würde ich sagen, da spielen wir einen Grand Auvert Hand nach Klinikart mit Soße und einem Nachtisch. Nein. Rehrücken vielleicht? Rehrücken ist auch lecker, aber das ist ja für einen Mann Ihres Standes nicht angemessen. Ach so, vielleicht eher ein anschwellendes Boxhorn oder sowas, in das Sie mich jagen können. Jo, denn man Tau, ne? Wo bleibt denn Tübingen? Ja, ich meine, es ist ja alles nicht so schnell hier, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ne? Ich dachte, da wäre ein Backbone verlegt durch Deutschland durch. Aber das ist ja wohl nicht der Fall. Wir kriechen hier jetzt schon in der Münsteraner Gegend 2 Stunden umeinander. Jo, ich kenne mich damit auch gar nicht so aus. Ne? In den Tauben. Ja, genau. Jo, vielleicht können wir mal rekapitulieren, wer wir eigentlich sind. Wir sind die Remsmar Sonderkommission von der Kripo Hamburg. Und wir sind auf der Suche nach Remsmar. Und da war ein Tipp im Internet, dass der ja jetzt in Tübingen sein soll. Das ist ja, richtig. Genau, und dann sind wir über das Internet, sind wir diesem einem Link gefolgt und sollte uns dann jetzt eigentlich nach Tübingen. Übrigens sind wir eigentlich gar keine Hamburger. Nein, sondern, wir sind keine Hamburger, sondern wir sind. Mein Name ist Fish Mac. Mein Name ist Cheeseburger. Mein Name ist Mac Hero. Jo. Gut, dann. Jo, oh, da vorne kommt eine Abzweigung. Das ist alles. Vielleicht nehmen wir den mal. Von der Datenautobahn eine Abfahrt, eine Anschlussstelle sozusagen. Ein Weltknoten, Degerloch. Bitte alle Packets nach Tübingen links ausscheren und runterschalten ja, auf 14 Kilo Baut. Links Eifädler, bitte. Ja, ich glaube, das jo, nach, ist unser nach Weg. Ach, dann nicht. Ja, dann kann es ja nicht mehr lang dauern. Jo, ich glaube, ich sehe das da hinten zu uns. Da kommt irgendwie eine kann man anklicken, Tübingen steht da. Das ist ein Kaff. Dann steigen wir da mal aus, ne? Jo. Jo, steigen wir aus, bitte. Jo. Nach Ihnen, Herr Kollege. Nach Ihnen, Frau Makira. Jo, danke nicht. Hosen runter. Ich habe ausgespielt und ich habe gewonnen. Das stimmt doch überhaupt nicht, Herr Professor. Sie haben geschummelt. Ich glaube, Herr Professor, ich habe nicht geschummelt. Sie haben über sich überreizt. Oh je, oh je. Sie gehören zu einer anderen sozialen Schicht an, wie Sie Pik sagen. Pikas. Oh je. Sehen Sie, das haben Sie doch selber da drauf geschrieben. Da stand eigentlich, es ist ja eine alte Rechnung. Wenn ich das geschrieben hätte, könnten Sie das wohl kaum lesen. Aus einer Wäscherei. Ach so. Dann haben Sie das vielleicht gemacht, Frau Leuthold. Also ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Was Sie ist das? Vielleicht? Was ist? Scheint mir doch eine Wäschereirechnung zu sein. Vielleicht hat es aber auch ein Patient hier verloren. Jo, was ist denn da? Jo. Jo. Jo, guten Tag, meine Herrschaften. Jo, Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich glaube, ich gehe wieder ein bisschen haken. Privatklinik Tübingen hier. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Hack, hack. Jo, wir suchen jemanden nicht. Und wir dachten, ja, vielleicht liegt der bei Ihnen. Den Jan-Philipp Remsmar. Remsmar. Remsmar. Ja, der soll hier irgendwo in der Gegend verschollen sein. Remsmar. Remsmar. Nein, da wüsste ich jetzt überhaupt nicht. Nein, was für eine Krankheit dieser, oder Unfall? Dieser entführte. Entführte? Multimillionär. Ach, ein Multimillionär. Prominenz also. Ja, der müsste dann im Prominententrakt liegen, aber ich, also Remsmar. Also, Sie werden den Namen doch kennen, nein, oder? Remsmar. Ich wüsste jetzt nicht, aber wenn Sie vielleicht im Prominententrakt nachgucken kann und vielleicht. Ich Ihnen eine Zigarette anbieten, Herr Zimmer Professor. 35. Gerne. Ja, bitte. Ja, wir Zimmer 35, wenn Sie vielleicht nachschauen wollen, da können Sie dann mal rumfragen, da liegt der Herr Sharping, da können Sie dann. Ja, nehmen feucht. Sie zum Zimmer 35, wählen Sie den Weg dort lang und vielleicht holen Sie den Herrn noch einen, der da vor Ihnen schon auf dem Weg dahin ist. Jo, danke. Jo, das werden wir dann mal so tun, nicht? Ja, dann stiefeln wir mal darüber. Wir versuchen das mal zu finden, nicht? Los geht's. Vielen Dank für die Information. Jo, dann mal ciao. Tschüss. Also es kann jetzt sein, dass die Zigarette nicht richtig angeht, Herr Professor. Vielleicht reinige ich irgendwie auch mal ein bisschen. Ich habe die eben im Beet gefunden, als ich noch mal ein bisschen gehakt habe. Aber jetzt ist es eigentlich schon wieder ganz gut. Nicht solche Umstände machen, sondern endlich ausspielen. Der letzte Stich gehört Ihnen. Also Kreuzkönig hier bitte. Oh je. Dame, Salat. Pik 7 drauf. Oje, oje. Und eine Möhre. Herz aus. Im Gemüsebeet. Ein bisschen Spargel. Hi, my name is George Nussbaumer, and I'm representing Austria at the Eurovision Song Contest 1996 in Oslo with a song named Weilst du Gurkot, which means 'cause you feel good. So, ich würde sagen, wir spielen jetzt Ramsch, Herr Professor. Sie haben gekiebelt vorhin. Naja, ein bisschen. Eine Fliege schon wieder. Ich werde sie erledigen. Scheiße, ich habe sie nicht richtig erwischt. Sie haben mich getroffen, Herr Professor. Jetzt macht sie Techno, die ist nicht ganz tot. Hören Sie nochmal zu. Nochmal, ja. So, schon viel besser. Sie haben gut getroffen, Herr Professor. Wenn es bei den Techno-Leuten nur auch so einfach wäre. Aber die haben wir ja ständig hier in der Klinik. Herzdame? Ja, gucken Sie. Da kontere ich mit Pik Bube. Wir spielen Ramsch, Herr Professor. Und eine 7 schiebe ich links vorbei. Nee, das gilt nicht. Geht nicht? Sie dürfen in jeder Runde immer nur einmal. Schon wieder eine Fliege. Das darf doch nicht wahr sein. Vielleicht, wenn Sie sich anrauchen mit Ihrer Zigarette. Das ist ein altes Hausmittel. Was? Also, zu meiner Zeit früher, ich meine, als Warum? Ich jung war, haben wir Nikotin gegen Fliegen eingesetzt. Ach, das Nikotin. Probieren Sie es mal. Es scheint gewirkt zu haben, das ist ja großartig. Ja. Mann, Sie werden es nochmal zu was bringen, mit solchem Wissen. Ich bin doch zufrieden mit meinem Ort hier in der Welt und im Leben. Gut, also ich habe jetzt hier meine 7 vorbeigeschoben und ergänze durch eine querliegende 8. Schauen Sie, da kommt schon wieder Besuch. Bin ich in der Privatklinik Tübingen angelangt. Sie suchen Herrn Scharping, nehme ich an. Still, Sie alle suchen Sie Herrn Scharping. Herrn Scharping? Hören Sie, ich habe einen Absturz hinter mir. Einen Absturz? Es ist eine lange Geschichte, ich erzähle nur den Schluss. Ich war also mit meinem Studio... Was heißt mit meinem Studio? Das ist ja interessant. Mit Ihrem Studio? Wie war noch ich gleich, habe, um es kurz zu machen... Wie war noch gleich Ihr Name? Programmierman. Ah ja. Der Mann am anderen Ende der Hotline. Sagten nicht die jungen Leute vorhin, sie suchen ein Studio? Es fehlt eigentlich jetzt die Musik, die das Ganze unterlegen sollte, aber Sie können es sicher vorstellen, Sie sehen sich ja vor mich. Ein Studio, ja, ich hätte ein Studio, beziehungsweise ich habe es nicht mehr. Ich habe also dieses Studio damals mit mir in die Luft genommen, bis in die Erdumlaufbahn, um die Welt zu retten, wissen Sie? Ja. Und, naja, den Zusammenstoß mit einem mit 14 Personen besetzten Hubschrauber im Raum Dortmund Süd habe ich noch überlebt. Aber dann bin ich mit einer Europarakete kollidiert. Ja, um Gottes Willen, man sieht es Ihnen aber nicht an. Kopfverletzungen. Hervorragende chirurgische Arbeit. Darf ich mal sehen? Würden Sie bitte mal den Kopf neigen? Ja, ich könnte Ihnen... Das sieht sehr gut. Haben Sie das selber gemacht? Vorsicht. Großartig, junger Mann. Fast schon wieder. Na gut. Fräulein Leuthäuser, Skalpell, bitte. Ich bin Programmierman. Er ist doch ein Superheld, der Herr Programmierman. Dann können wir ihn ja aufs Prominentenzimmer dann... Ja, da haben Sie sicherlich recht. Ich hätte jetzt nur Interesse gehabt, da mal ein bisschen nachzuschneiden. Wenn Sie, aber das können Sie doch nachher immer noch machen, Herr Professor. Jetzt sind wir ja noch nicht ganz fertig mit unserer Partie hier. Stimmt. Ja, wenn mich vielleicht jemand rein begleiten würde, ich fühle mich wirklich etwas schwach. Herr Programmierer, der Weg ist dort vielleicht, wenn Sie da noch eine Fliege sehen oder so, können Sie ihr folgen. Da kommt schon wieder eine. Folgen Sie dieser Fliege. Vielleicht, wenn wir diesmal den Stecker rausziehen, Herrschaften. Den Stecker aus der Fliege? Das habe ich ja noch nie erlebt. Sowas. Jetzt können Sie dieser Fliege nicht mehr folgen. Ich glaube, dieser Also, Sie werden den Weg selbst finden, denke ich. Ihre Arbeit kann ich vertrauen. Ja, ich ertrumpfe. Oje. Ich passe. Oje, oje. Meine Herrschaften, ich habe den Lust verloren. Es tut mir leid. Ich habe jetzt plötzlich Lust bekommen, zu schneiden, zu operieren. Dann gehen Sie doch rein und operieren. Ja, wenn man beim Skatspielen auch ständig gestört wird. Ich hake hier noch ein bisschen. Schön. Ich werde Ihnen dann beim Operieren assistieren. Vielleicht können wir ja Programmierman ein bisschen zurechtschneiden. Ja, das wäre schön. Gut, dann gehen wir rein. Es war sehr schön, mit Ihnen gespielt zu haben. Herr Professor, wissen Sie... Sie werden es noch weit bringen, junger Mann. Ich binde Ihnen jetzt den Mundschutz wieder um, Herr Professor. Ja, dann gehen wir rein. Jetzt spricht wieder, wie schreibt. Salut, je m'appelle George Nussbaumer et je suis très heureux de partir à Oslo pour l'Autriche avec le morceau Weilst du Gott Gott. Ça veut dire parce que tu te sens bien. Lobotomiert und zugenäht, jetzt wollte ich mich vorhin ärgern und habe es völlig vergessen. Es wird alles wieder gut, Herr Professor, bisschen Mut, Herr Professor, es wird gut, Herr Professor. Und die Frau Professor kommt, Herr Professor, aber ganz bestimmt zurück. Als sie weg war, sagten sie, Herr Professor, es geht Ihnen irgendwie etwas besser. Doch das war vor einer Stunde, Herr Professor, Sie sind jetzt, Herr Professor, nicht gesund, Herr Professor. Und man muss ja auch verstehen, Herr Professor, Sie ist jung, Herr Professor, jung und schön, Herr Professor. Das ist sicherlich kein Grund, Herr Professor, dass sie plötzlich sie verlässt. Doch vielleicht nach einer Zeit, Herr Professor, tut's der Frau Professor leid, Herr Professor. Und dann kommt sie hier herein, Herr Professor, aber Sie, Herr Professor, sagen nein, Herr Professor. Ja, ich weiß, sie lieben sie, ja, sie sind allein. Glücklich wird sie sicher nie mit dem anderen sein. Schauen Sie meine Ingrid an, die gestorben ist. Man begreift kommt es irgendwann und wird Realist. Es wird alles wieder fein, Herr Professor, auch allein, Herr Professor, renkt sich's ein, Herr Professor. Und Sie haben doch einen Kreis, Herr Professor, von Bekannten überall. Ja, ich weiß es ganz genau, Herr Professor, auch ein Freund ist keine Frau, Herr Professor. Doch die Frau Professor war, Herr Professor, auch kein Freund, Herr Professor, das ist klar, Herr Professor. Legen Sie sich etwas hin, Herr Professor, Aspirin, Herr Professor, Disziplin, Herr Professor. Mit ein bisschen Disziplin, Herr Professor, ist das alles ganz normal. Es war immer so der Brauch, Herr Professor, und das wissen Sie ja auch, Herr Professor, dass man jemand glauben muss, Herr Professor, und am Schluss, Herr Professor, gibt's Verdruss, Herr Professor. Das hat's alles schon gegeben, Herr Professor, und man muss es überleben, Herr Professor. Ihre Arbeit ist jetzt wichtig, Herr Professor. Was Ihre Frau tat, war nicht richtig, Herr Professor, aber der Himmel wird Sie strafen, Herr Professor. Jetzt versuchen Sie zu schlafen, Herr Professor. Hey! Ja, hier der George Nussbaumer, Frau Österike. Auch gesangen min, hier der Weilster Gurkot. Ja, so viel Besuch auf einmal. Das ist ja eine Riesenüberraschung. Guten Tag, Herr Scherping. Herr Scherping, das ist nicht alles. Also, ich habe Ihnen hier viel Besuch mitgebracht. Ich bin ja nur gekommen, um den Herrn Rexroth neu zu wickeln. Der braucht einen neuen Verband. Aber, was ist das denn? Sagen Sie mal, Frau Nislein-Finska, Sie sind ja doch, der Herr Professor hat Ihnen doch ausdrücklich gesagt, dass Sie Ihre Fliegen hier nicht reinnehmen dürfen. Ja, Richard ist mir halt hinterher geflogen. Das ist hier ein Malaria-Gebiet und Malaria ist eine Infektionskrankheit. Ja, das, die wird von Fliegen, verlassen Sie sofort, das geht so nicht. Ach, das ist aber schade. Verlassen Sie dieses Zimmer sofort. Dann jetzt leisten Sie der Frau Leuthäuser doch schon Folge, ja. Also, da raus bitte. Ah, auf Wiedersehen, Frau Nüßlein-Finska. Ja, das ist ja eine Riesenüberraschung, ja. Und Hans-Jochen, das freut mich ja besonders, dass du auch gekommen bist. So, Herr Rexroth, ich Sie mal aus. Schau mal nach, wie es dir geht nach dem Fahrradunfall. Ich habe mir auch gedacht, das war ja sehr leichtsinnig von dir, da ohne Bart Fahrrad zu fahren. Das sollte man eigentlich nicht machen. Herr Scherping. Ja, vielleicht, ich habe da eine Kassette mitgebracht von der Firma Büscher und Hofschulz, wo da nochmal genau drauf hingewiesen wird. Ich werde das mal eben einlegen. Mehr als 2 Millionen Unfälle nimmt die Polizei in Deutschland jährlich auf. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Bagatellschäden, bei denen die Polizei erst gar nicht kommt. Dabei sind Defekte am Fahrzeug oder der Straßenzustand weit seltener die Ursachen für einen Unfall, als vielmehr das Verhalten des Einzelnen. 87% der Verkehrsunfälle werden durch Fehlverhalten der Fahrer verursacht. Dr. Wolfgang Beerweg, Rechtsanwalt und Verkehrsexperte. Ein typischer Unfallherd, und ich spreche hier besonders auch Frauen und Kinder an, ist das Radfahren ohne Bart. Wir haben uns von der Bundesanwaltskammer bereits vor geraumer Zeit für die Einführung einer Bartpflicht für Radfahrer eingesetzt, haben aber damit nie öffentlich Gehör finden können. Der Bart schützt das Kind des Radfahrers. Der Bart verleiht dem Radfahrer einen Anschein von Autorität, der dem Autofahrer Respekt einflößt und auch dem sonstigen Verkehrsteilnehmer, der natürlich eine konstante Gefahr für den Radfahrer darstellt. Ich selber habe bereits des Öfteren beobachtet, wie bärtige Radfahrer mich nötigen, voll in die Bremsen zu steigen, und dazu kann ich nur sagen, Auffahrunfälle. Ja, Rudolf, du weißt, habe ich mich ja bereits in den 70er Jahren in München für die Einrichtung eines großflächigen Fahrradwegenetzes eingesetzt. Herr Vogel, jetzt seien Sie doch mal still. Wir kommen überhaupt nicht zu Wort. Die Sendung ist bald zu Ende. Wir müssen auch noch unsere Fragen stellen. Hans-Jochen, was mich noch interessieren würde, gibt's denn irgendwas Neues in der Politik, was Aktuelles irgendwie? So, Herr Rexroth, jetzt wirklich den Verband von den Armen ab. Also, Großbritannien hat ein Einfuhrverbot für deutsche Politiker erlassen, nachdem Herr Rexroth jetzt Malaria hat, und will dieses Einfuhrverbot so lange aufrechterhalten, bis alle FDP-Minister notgeschlachtet sind. Herr Scherping, jetzt bringen Sie doch mal diesen Typen zum Schweigen. Ich finde es gerade sehr interessant. Ja, wir aber alle nicht. Wir haben andere wichtige Probleme auf dem Hals. Ich weiß gar nicht, was Sie für ein Problem haben. Ich hatte doch gesagt, Programmierman wird da sein. Programmierman wird da sein. Oh, ich habe hier eigentlich gerade keine Bürgersprechstunde. Vielen Dank, liebes Ojeti, dass du mich hierher gebracht hast. Wissen Sie, liebe Anwesende, ich hatte gerade schon begonnen, in den Klinikrechner einzudringen und die Festplatte neu zu präfigurieren. Aber dann hat mich doch ein leichter Schwindel angewandt. So, Herr Rechtsrot, ich glaube, ich muss sofort operiert werden. Ich werde Ihnen jetzt am Hals den Verband abwickeln. Herr Programmierer, wo ist unser Studio? Wo ist unser Studio? Bevor Sie sich irgendwo hinlegen, möchte ich erst unser Studio sehen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, Sie reden schon wie Paradox, gell? Was Sie in meine Hände legen, wird nachher nicht wiederzuerkennen sein. Ich meine, es ist wie neu. Ich meine, es ist, Herr Programmierman, wo ist unser Studio? Es ist wie ungeboren. Es ist, ungeschehen. Es ist weg. Als wäre es nie da gewesen. Unser Studio ist also weg. Hören Sie, ich weiß überhaupt nicht, von welchem Studio Sie reden. Sagen Sie mal, hat hier jemand vielleicht den Jan-Philipp Remsmar gesehen? Also einer von Ihnen? Das stellt mich auch mal interessieren. Jan-Philipp Remsmar? Das weiß doch ich nicht, wo ihr... Also, ich liege hier auf dem Zimmer nur mit Herrn Rexroth und jetzt ist gerade noch Programmierman dazu gekommen. Herrn Remsmar habe ich nicht gesehen. So, Herr Rexroth, jetzt zwickel ich Ihnen mal vom Kopf den Verband runter. Ja, was machen wir denn jetzt ohne Studio? Ich habe mal 3 Jahre als Rindsmarbeschaffer gearbeitet. 100.000 Mark vielleicht und ich könnte sehen, was sich machen lässt. Oh, gucken Sie mal. Ach, vielleicht lege ich mich auch lieber erstmal hier hin. Sie mal da den das ist doch gar nicht. Das ist doch gar nicht der... Das ist, ja. Das ist ja Ring. Nanuch, wie der, sieht denn der Rexroth heute der aus? Der Mann, den die Schwester da ausgewickelt hat. Das ist ja der Herr Rindsmar. Ja, wirklich nicht mein Tag. Das ist ja gar nicht Herr Rexroth. Wie konnte denn diese Verwechslung jetzt hier passieren? Und wo ist dann der Herr Rexroth? Etwa in Karlsruhe auf dem FDP-Parteitag? Hören Sie, das finde ich für Sie raus. Ich habe Ihnen das Honorar. Vielleicht könnten Sie uns, dachten wir, ein neues Studio stiften. Dachten wir halt, Herr Schapel. Ah, ich weiß nicht, ich meine, wir könnten vielleicht mal im Bundesvorstand darüber reden, wenn ich wieder gesund bin. Herr Schapel, wenn Sie jetzt mal bitte ruhig sein würden. Das ist eine Amtshandlung, Herr Schapel. Ich, da müssen Sie mal still sein. Ich werde jetzt mal ganz offiziell etwas sagen dazu. Jetzt haben wir ja den Herrn Reims mal gefunden, egal in welchem Zustand er sich jetzt befindet. Ist jetzt nun egal, in welchem Zustand der Herr Reims mal sich befindet. Wir haben ihn jetzt gefunden und dann sind die Räumlichkeiten von unserer Sonderkommission, die ja jetzt obsolet geworden ist, die sind ja jetzt frei. Die könnten wir Ihnen als Studio ganz problemlos zur Verfügung stellen. Jo, das stimmt eigentlich. Ja, das stimmt. Damit würde ich sagen, bin ich aus allem raus, oder? Ja, Herr Programmierman, darüber werden wir noch mal reden. Aber Sie sagen, wir kriegen Ihr Studio, also Ihre Räumlichkeiten. Ja, das, Sieht das aus, dass das so ein Polizeigebäude ist? Das ist, wir könnten die vielleicht irgendwie, vielleicht könnte der Herr Programmierman Ihnen behilflich sein, die Räumlichkeiten von Hamburg hier nach Tübingen zu schaffen, dass Sie da nicht umziehen müssen. Ja, da haben wir ja alle wahnsinnig Glück gehabt, da können wir täglich abmoderieren. Ich glaube, das ist eine hervorragende Idee. Herr Programmierman, also der Dr. Professor Schnarrenberg hat sich doch entschlossen, eine andere Operation jetzt vorzunehmen und ich soll mich mal mit ihm beschäftigen. Sehen Sie, ich habe hier meine Forke mitgebracht und meine Sense und damit werde ich jetzt mal probieren, was sich machen lässt. Das ist alles nur der Kostendämpfung im Gesundheitswesen sicher, zu verdanken. Die mal. SPD wendet sich entschlossen. Nein. Bitte. Ja, jetzt haben wir unser Studio wieder. Ja, und in meiner Funktion oder als... Abmoderationsmusik läuft auch wieder. Meiner Funktion als Beamter des Tübinger Ordnungsamtes. Mein Name ist Finskai, rufe ich alle zur Ordnung. Zur Tagesordnung vielleicht? Sogar zu einem Tag Ordnung, würde ich sagen. Einem Tag Ordnung? Ich könnte Ihnen ein Buch verkaufen. Sehen Sie das? Über einen Tag Ordnung. Wenn Sie kommen wollen, dann kriegen Sie das verkauft von mir. Ich tue Ihnen auch eine Gelbwurst rein als Lesezeichen. Sie sind mir ein Schlitzohr. Ein Tag Ordnung. Ja, ein anstrengender Tag wahrscheinlich für die Leute, die das gemacht haben. Ein Glück, dass wir hier nur mal in der einen Sendung vorgekommen sind. Oder? Ja, jetzt. Ach, Sie sind ja schon öfter, oder? Ja, ja, jetzt hat sich ja eigentlich fast alles geklärt, was sich in den letzten Sendungen an Fragen aufgestellt hat. Eins bleibt vielleicht noch übrig. Herr Rexroth hatten wir vermutet und Herr Remsmar ist dann unter dem Verband zum Vorschein gekommen. Wo ist der Rexroth? Das ist die Frage, die wir uns nächste Woche vielleicht stellen, vielleicht aber auch nicht stellen. Es könnte auch ein Neubeginn sein. Ein zweiter Tag vielleicht. Das ein werden zweiter wir sehen. Tag Ordnung. Ein Sonnenaufgang Ordnung. Der Herr Finzka hat jetzt nachgeschaut, ob die Kassette schon zu Ende ist. Ja, ein paar Sekunden haben wir noch. Herr Schapping, möchten Sie vielleicht noch was für die Hörer sagen? Ich möchte vielleicht noch mal ganz deutlich sagen, dass die SPD die Kostendämpfung im Gesundheitswesen nicht in der Weise mitträgt, wie wir ja eben reicht, gesehen haben. Das reicht, Herr Schapping, das reicht. Machen Sie doch nicht so ein Geschrei bei der Moderation. So, für die heutige Sendung waren eine ganze Reihe Leute zuständig. Ja. Und zwar, fangen wir mal irgendwo an. Es waren Michael Ebmeier, Martin Jung, Sven Saale, Kai Schreiber und Caroline Herter. Was ja, sagen die? Das waren alle. Aber die sagen alle, die sagen wahrscheinlich jetzt, die sagen was, ja. Die sagen Gute Nacht. Nee, ja, nein, nee, Quatsch, Quatsch. Nee, dann ist falsch. Die sagen die sagen Kastrationsangst. Penis.